Augen auf, News. Projekt Bluebeam. Ein Plan, um uns alle zu knechten. Das Projekt Bluebeam stellt einen Plan dar, in den die Illuminaten die neue Weltordnung einleiten möchten. Neben einigen Details, die später erläutert werden, gibt es in diesem Plan einen zentralen Punkt, der die Wende markiert. Bei diesem unglaublichen Ereignis handelt es sich um den Einsatz von Hologrammen, die mit Hilfe einer speziellen Schicht in der Atmosphäre erzeugt werden, welche vermutlich seit Jahren durch Chemtrails aufgebaut wird. Dieses riesige Freiluftkino soll die Menschen zu einer globalen Religion bringen, was wiederum zu einem vereinten Weltstaat führt. Der Plan gliedert sich in vier Abschnitte. Erstens: dreimaliger Angriff auf New York. WTC 11. September, biochemisch und nuklear. Künstliche Erdbeben legen Objekte frei, die die bestehenden Religionen widerlegen. Wenn man vom ersten Teil der Aussage absieht, wäre das Thomas-Evangelium sowie andere religiösen Schriften zu nennen, die da hineinpassen. Es gab Jesu, wäre wohl einer der größten Religionskiller, da er ja laut Überlieferung auf einer Wolke in den Himmel fuhr. Verbreitung einer luziferischen Religion, Menschenkult, sowie Unterdrückung anderer Religionen, insbesondere traditionell christlicher. Zweitens: Weltraumlasershow durch das genannte Freiluftkino, um die neue Religion letztendlich durchzusetzen. Die Projektionen sollen in jedem Land der Erde auftreten und den Messias der dort vorherrschenden Religion verkörpern. Zusätzlich sollen sie mittels Sprachausgabe aus dem All vertont werden und die Landessprache der jeweiligen Nation sprechen. Drittens: Künstliche Telepathie, bei der durch 11 Wellen fremde Gedanken, Mind Control, erscheinen, die Gott zugeordnet werden. Zunächst erhält man eine globale Religionsvielfalt. Allerdings gibt es dazu auch eine Implantatvariante. Heraufbeschwörung einiger Konflikte, einerseits gegen künstliche Feinde, aber auch gegen Vertreter dieser Theorie. Viertens: Weltweite übernatürliche Manifestation mittels Elektronik in drei verschiedenen Ausführungen. 1. Vortäuschung eines Alien-Angriffes zur finalen Einigung der Welt unter einem Glaubensstaat, der von einem durch den Himmel bestimmten Messias beherrscht wird, mit der Folge, dass Nationen dazu gedrängt werden, ihre nuklearen Waffen zum Gegenschlag einzusetzen, sodass nach dieser Kriegssimulation jede Nation vor der UNO in den Status der totalen Abrüstung gelangt. 2. Christen sollen glauben, dass sie durch eine gespielte göttliche Intervention einer angeblich guten außerirdischen Kraft von einer brutalen satanischen Attacke gerettet werden. Und 3. Es sollen Frequenzen benutzt werden, welche übernatürliche Phänomene durch Glasfaserkabel, Koaxialkabel, Starkstrom und Telefonleitung hervorrufen sollen, indem alle elektronischen Ausrüstungen und Vorrichtungen, die zu dieser Zeit alle einen speziellen Mikrochip installiert haben sollen, durchdrungen werden. Das Ziel dieses Schrittes ist die Materialisierung von bösartigen satanischen Geistern, Gespenstern und Poltergeistern über den gesamten Planeten, um Hysterie und Panik zu erzeugen. Nach dieser sogenannten Nacht der 1000 Sterne soll die Menschheit bereit für den neuen Messias sein, um den Frieden überall um jeden Preis wiederherzustellen, auch für den Preis der Freiheit. Angeblich durchgeführte Teile des Plans sowie Hinweise. Filme zur Vorbereitung auf eine Alien-Invasion sowie Aussage des Vatikans, dass Außerirdische unsere Brüder seien, Testläufe in Wüstenregionen mit holographischen Projektionen von Jesus Christus, Testlauf einer Projektion von Allah am Nachthimmel von Bagdad 1991, die zum Sturm auf Saddams Palast führte, Testlauf der EM-Wellenkontrolle, was sich durch das häufige Auftreten des Channeling-Syndroms zeigt, siehe auch Längswellensender unter dem Flughafen Berlin-Tempelhof. Irgendwie soll auch der Bibelcode auf diese Ereignisse hinweisen, indem er berichtet, dass Menschen versuchen, zu Göttern, Weltherrschern zu werden. Testläufe für Umweltkatastrophen, die deswegen gehäuft auftreten. Tests zur Beeinflussung der Iosphäre zu Bilder, welche allerdings erst im letzten Teil der Aktion durchgeführt wird. Siehe auch Hab. Die technischen Mittel sind natürlich so geheim, dass es für den Bürger gar nicht in Frage kommt, zu glauben, dass sie technischen Ursprungs sind. Dies klingt zwar wie eine Lücke in der Theorie, aber es ist allgemein bekannt, dass Militärtechnologien zum Nutzen erhält, weit bevor es für Privatpersonen käuflich wird, zum Beispiel Stealth-Technologie. Zur Projektion sei gesagt, es handelt sich um eine hochentwickelte, satellitengestützte Projektionstechnik, welche imstande ist, Hologramme von immenser Größe in die Atmosphäre zu projizieren. Es handelt sich dabei um die Verwendung einer besonderen sodiumhaltigen Schicht in etwa 60 Meilen Höhe, welche quasi als kosmische Projektionsoberfläche Verwendung findet. Der folgende Beitrag wurde zu einem großen Teil den Schriften von Ken Adachis Website educateyourself.org kopiert und übersetzt. ein Hinweis des Editors. Sarge Monast und ein anderer Journalist, dessen Name im Weiteren nicht genannt wird, erforschten beide Projekt Bluebeam. Sie starben beide an einem Herzinfarkt und beide innerhalb nur von Wochen voneinander, obwohl keine Geschichte von Herzerkrankung vorlag. Sarge war in Kanada, der andere kanadische Journalist besuchte Irland. Die kanadische Regierung entführte Sarge Tochter in einem Versuch, ihn von der Verfolgung seiner Forschung in Sachen Projekt Bluebeam einzustellen. Bis zu seinem Tod wurde seine Tochter nicht zurückgegeben. Pseudo-Herzinfarkte mittels Hochfrequenz-Laserstrahlung sind eine der beliebtesten Methoden, wenn der Tod durch Projekt Blauer Strahl jemanden ereilt. Das berüchtigte NASA, National Aeronautics and Space Administration, Blauer Strahl-Projekt, hat verschiedene Stufen, damit die Umsetzung des neuen Zeitalters der Religion mit dem Antichrist an der Spitze gelingt. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein neues Zeitalter der Religion einsetzen wird. Das ist die Grundlage für die neue Weltregierung. Ohne diese Religion der Diktatur ist die neue Weltordnung völlig unmöglich. Ich werde es wiederholen, dass ohne einen universellen Glauben an das neue Zeitalter der Religion wird der Erfolg der neuen Weltordnung unmöglich. Das ist der Grund, warum der Blaue Strahl-Projekt so wichtig ist für sie. Aber bisher hatte man es gut versteckt. Bis jetzt. Der erste Schritt beim NASA-Blauer Strahl-Projekt, Bluebeam-Projekt, betrifft die Aufteilung, Neubewertung, aller archäologischen Wissensebenen. Es beschäftigt sich mit dem Aufbau von künstlich geschaffenen Erdbeben an bestimmten Orten auf dem Planeten. Es wird heißen, dass angeblich neue Entdeckungen aufgetaucht seien, die uns schließlich erklären werden, dass alle Menschen einen Fehler bei der grundlegenden religiösen Doktrin unterlaufen wären. Die Fälschung dieser Informationen wird benutzt, um alle Völker glauben zu machen, dass ihre religiösen Lehren für Jahrhunderte missinterpretiert und falsch verstanden wurden. Das läuft ja schon mal. Psychologische Vorbereitungen für diesen ersten Schritt wurden bereits mit dem Film 2001 A Space Odyssey, die Star Trek-Reihe und Independence Day umgesetzt. Alles Filme, die sich mit Invasionen aus dem Weltraum und einer Annäherung aller Nationen zur Abwehr der Eindringlinge auseinandersetzen. Die letzten Filme, wie zum Beispiel Jurassic Park, befassen sich mit der Theorie der Evolution und deren Aussage: Gottes Worte sind Lügen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies der erste Schritt ist, dass diese Erdbeben, die in verschiedenen Teilen der Welt auftreten werden, in der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und archäologischen Lehre zeigen werden, dass viele alte und mystische Geheimnisse begraben wurden. Mit diesen Arten von Erdbeben wird es möglich sein, dass diejenigen Wissenschaftler, die solche obskuren Geheimnisse entdecken, dazu verwendet werden, um alle grundlegenden religiösen Doktrinen zu diskreditieren. Dies ist die erste Vorbereitung für den Plan für die Menschheit. Weil das, was sie wollen, ist die Überzeugung von allen Christen und Muslime auf der Erde. Um dies zu erreichen, benötigen sie einige falsche Beweise aus der Vergangenheit, die weltweit beweisen werden, dass alle Nationen ihre Religion falsch verstanden hätten. Der große Raum in den Himmel. Der zweite Schritt im NASA Bluebeam-Projekt beinhaltet eine gigantische offene Raumsphäre mit dreidimensionalen optischen Hologrammen und Klängen, holographische Laserprojektionen von mehreren Bildern und zu verschiedenen Teilen der Welt, die jeweils ein anderes Bild enthalten, je nach unterschiedlichen regionalen, nationalen und religiösen Glauben. Diese neue Stimme Gottes wird in allen Sprachen sprechen. Um das richtig zu verstehen, müssen wir die verschiedenen Forschungen der Geheimdienste der letzten 25 Jahre studieren. Die Sowjets perfektionierten fortgeschrittene Computer, die mit den minutengenauen physiologischen und psychologischen Angaben gefüttert wurden, auf deren Grundlage ihre Untersuchungen über die Anatomie und elektromechanischen Zusammensetzungen des menschlichen Körpers und das Studium der elektrischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des menschlichen Gehirns, und sie exportieren diese Computer auch. Diese Computer wurden mit den Sprachen aller Menschen, aller Kulturen sowie ihrer individuellen Bedeutung gefüttert. Auch die Dialekte von alten Kulturen wurden in die Computer von Satelliten eingegeben. Die Sowjets begannen ihre Computer ursprünglich mit dem Ziel, Programmen wie dies des neuen Messias. Es scheint, dass auch die Sowjets begannen, eine neue Weltordnung um den Preis Menschen zu Selbstmordversuchen anzustiften, sowie der Methoden, die menschliche Gestalt durch die Zuteilung der elektronischen Wellenlängen für jede Person und jeder Gesellschaft und Kultur aufzuschlüsseln. Wenn eine Person nicht im Einklang mit den Geboten der neuen Weltordnung ist, wird sie entsorgt. Es gibt zwei verschiedene Aspekte von Schritt 2. Der erste ist, den Weltraum zu zeigen. Im Weltraum wird die holographischen Bilder in einer Simulation eines bestimmten Ablaufs, in dem alle Nationen Szenen gezeigt werden, was die Erfüllung sein wird von dem, was in den alten Prophezeiungen geschrieben steht. Diese werden von den einzelnen Satelliten auf die Natriumschicht etwa 60 Meilen über der Erde ausgestrahlt. Wir sehen alle vorher Tests, aber in der Form von UFOs und fliegenden Untertassen, Beobachtungen. Diese Natriumschicht dient dabei als Projektierwand. Das Ergebnis dieser Ereignisse wird bewusst inszeniert werden, um der Welt zu zeigen, der neue Christus, der neue Messias, Maitreya, der für die unmittelbare Umsetzung der neuen Weltreligion im Sinne der UNO verantwortlich zeichnet. Genug Wahrheit hängt auf einer ahnungslosen Welt, um die Haken der Lüge zu erkennen. Aber die meisten werden getäuscht. Das Projekt hat die Fähigkeiten einiger Geräte perfektioniert, die Emotionen einer enormen Zahl von Menschen anzuheben, um sie zu begeistern und die gesamte Gruppe in ein Niemandsland zu bringen. Wir sind Tests dieser Geräte bei der Entführung von Menschen durch die geheimnisvollen Grauen der außerirdischen Rasse von Rectaculi, die Menschen aus ihren Betten reißen und durch Fenster ins wartende Mutterschiff teleportierten. Der berechnete Widerstand gegen diese universelle Religion und den neuen Messias wird durch den anschließenden Heiligen Krieg abgelenkt und zu einem immensen Verlust des menschlichen Lebens führen, auf einer Skala, was nie jemand gedacht hätte, innerhalb der ganzen bisherigen Geschichte der Menschheit. Das Blaue Strahlprojekt wird die universelle Erfüllung der alten Prophezeiung sein und die wichtigste Veranstaltung der letzten 2000 Jahre. Im Prinzip wird man den Luftraum als Kinoleinwand nutzen. Auf der Grundlage von laserbasierter Satellitenprojektion und gleichzeitig werden Bilder zu den wichtigsten vier Ecken der Erde in jeder Sprache und allen Dialekten gestuft, nach der Region eingespielt. Holographische Bilder basieren auf nahezu identischen, kombinierten Signal, um ein Bild oder ein Hologramm mit großer Perspektive darzustellen, die gleichermaßen für akustische ELF, VLF und LF-Wellen und optische Phänomene gelten. Mit Computeranimationen und Tönen, die direkt aus der Tiefe des Raumes zu stammen scheinen, wird man die Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen erstaunen und begeistern. Dann werden die Prognosen von Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna und so weiter, eine nach der anderen richtigen Erklärungen der Geheimnisse und Hüllungen werden offengelegt. Dieser Gott wird in der Tat der Antichrist sein, der erklären wird, dass die verschiedenen Schriften missverstanden und falsch interpretiert wurden und dass die alten Religionen verantwortlich sind für die Bruder gegen Bruder und Nation gegen Nation Kriege. Daher müssen die alten Religionen abgeschafft werden, um Platz zu machen für das neue Zeitalter der neuen Weltreligion. Für den einen Gott, dem Antichristen. Natürlich wird diese hervorragend inszenierte Fälschung soziale und religiöse Unruhen im großen Umfang auslösen. Jede Nation wird die andere für die Täuschung beschuldigen. Es werden dabei Millionen programmierter religiöse Fanatiker durch okkulte, dämonische Kräfte gesteuert werden. Darüber hinaus wird es in diesem Fall zu einer Zeit der tiefgreifenden politischen weltweiten Anarchie und der allgemeinen Unruhe kommen, die durch eine weltweite Katastrophe ausgelöst wird. Im Jahr 1974 zum Beispiel benannte der Forscher G.F. Scheppitz laut seiner Forschung: In dieser Untersuchung wird gezeigt, dass die gesprochenen Worte des Hypnotiseurs durch elektromagnetische Energie umgewandelt und direkt zu dem Unterbewusstsein einer Person übertragen werden kann, ohne jegliches mechanisches Gerät für den Empfang oder Übersetzung der Nachricht und ohne dass der Person der Einfluss der eingegebenen Information bewusst ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Verhalten aus eigenem Willen rationalisiert wird. Wer sogenannte Kanalisierungsphänomene untersucht, was gerade jetzt klug wäre, um diesen Bereich der Forschung zu berücksichtigen, wird feststellen, wie unheimlich ähnlich ihre Botschaften sind, obwohl sie behaupten, die Einheit zu ihrer Quelle sei göttliche Führung. Man sollte diese Botschaften besonders kritisch beäugen, wenn ihre Worte mit den Zielen der neuen Weltordnung harmonieren, und das tun sehr viele. Aber wir sprechen nicht über die Sowjets. Wir sprechen über die Vereinten Nationen, den Dienern der neuen Weltordnung. Sie sind es, die Computer mit den erforderlichen Informationen füttern. Künstliches Denken und Kommunikation, die Weiterentwicklung von solchen Techniken bringen uns auf den dritten Schritt des Blue Beam Projektes, das zusammen mit telepathischen und elektronischen Techniken die Kommunikation ergänzen, indem sie ELF, VLF und LF wählen, wo jede Person durch ihren eigenen Geist angesprochen wird und das wird jeden überzeugen, dass ihr eigener Gott zu ihnen spricht und zwar aus den Tiefen der eigenen Seele. Wer wünscht sich das nicht?